بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أرسلت بيت الله دمهان دبلتم الله سزيك بتهيد ونهات سشكاية البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Erfindung, jede Erfindung ist ein Irrtum, und jeder Irrtum führt zur Hölle. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute werden wir inshallah den 40. und 41. Hadith der Nawawi-Hadith betrachten. Und übrigens, wenn man seine Religion erlernt und Da'wah machen möchte oder auch noch ein größeres Ziel hat und sich Wissen, noch viel Wissen aneignen möchte, dann beginnt man mit bestimmten Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese 40 sind sozusagen das Fundament der Religion. Und also es macht keinen Sinn, sich in der Religion mit Dingen zu beschäftigen, bevor man natürlich nicht das Fundament gebaut hat. Deswegen fängt man an mit dem, was die Gelehrten empfehlen, und dann geht man so weiter und so fort. Weil viele Leute, wenn sie Religion lernen, dann lesen sie von hier und da, und sie lesen hier ein Buch und da ein Buch und hier ein Buch und da ein Buch und haben eigentlich keine richtige Struktur. Aber wenn sie das machen, was die Gelehrten ihnen empfehlen, dann wird man auf Dauer ein richtiges Fundament haben und das Wesentliche der Religion kennen. Und später kann man sich dann mit Einzelheiten beschäftigen. Weil manche Leute fangen an mit Einzelheiten und dann kommen sie aus den Einzelheiten nicht mehr raus, weil sie sich verzetteln. Und in Wirklichkeit muss man erstmal mit wesentlichen Elementen der Religion beginnen. Der Vorteil von diesen 40 Nawawi-Hadithen ist, dass, liebe Geschwister, wenn man diese kennt, dann ist man sozusagen, wenn man zum Beispiel Khatib ist, das heißt Freitagspredigten hält, dann kann man das ganze Jahr lang Khutbah halten mit diesen 42 Hadithen. Warum? Weil das Jahr hat ungefähr 52 Wochen und es sind ziemlich genau 42 Hadithe. Und manche Hadithe sind natürlich lang, wie der Hadith von Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, den wir kennengelernt haben. Den kann man auf viele Khutbah, auf viele verschiedene Predigten aufteilen. Insofern kann man ein Jahr lang mit diesen 40 Hadithen Khutbah machen. Und man wird sogar noch mehr zu sagen haben. Und das Schöne ist auch, dass man in jeder Sitzung, in der man sich befindet, und das sage ich immer wieder, wenn man mit Geschwistern zusammen ist, dann kann man, bevor man anfängt, sich zu unterhalten über Dunya-Angelegenheiten, kann man erstmal seine Sitzung parfümieren und anfangen mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann regt das sozusagen die Gedanken der Geschwister, die anwesend sind, an. Und jeder, ihm fällt etwas dazu ein. Dadurch wird automatisch eine religiöse Stimmung erzeugt in der Sitzung, in der man sich befindet. Und das ist, in diesen 40 Hadithen, liebe Geschwister, steckt viel Segen. Und deswegen, wenn man diese 40 durchgemacht hat, dann soll man sie nochmal durchmachen, sodass man sie verstanden hat, dass man sie gelernt hat und sie auch anderen Leuten weiter erklären kann. Der heutige 40. Hadith ist der Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Er sagte: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كعابر السبيل كأنك غريب أو عابر السبيل. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an meine Schulter gefasst und gesagt: Sei in diesem Leben wie ein Fremder oder jemand, der eine Strecke oder einen Weg überqueren möchte. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Und Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, oder er pflegte zu sagen: Wenn du abends einschläfst, dann erwarte nicht den Morgen, und wenn du morgens aufwachst, dann erwarte nicht den Abend, und nutze deine Gesundheit aus für die Zeit, in der du eines Tages krank sein wirst, und nutze dein Leben noch vor dem Tod. Dieser Hadith ist überliefert von Al-Bukhari رحمه الله تبارك وتعالى. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein und ihn belohnen und all die Gelehrten belohnen, die uns diese Sunna leicht zugänglich gemacht haben. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat an meine Schulter gegriffen, als hätte er seine Hand auf seine Schulter getan. Und ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht manchmal solche Dinge, weil also dahinter steckt Weisheit. Und dahinter steckt, liebe Geschwister, mindestens die Aufmerksamkeit der Person zu erregen. Was heißt das? Sehr oft, wenn einer von uns anfängt zu sprechen, beginnt er ohne Vorworte und dann sagt er etwas und ruft vielleicht die Person nicht mehr beim Namen, sondern sagt direkt etwas, hol mir irgendetwas. Und dann die andere Person versteht natürlich nicht, was gemeint ist. Und die sagt dann, wie bitte, was hast du gesagt? Und dann vielleicht manchmal, man hat keine Lust, es ein zweites Mal zu sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war sozusagen der beste Sprecher. Er hat, wenn er eine Khutbah angefangen hat, hat er erstmal Allah subhanahu wa ta'ala gelobt, ihn lobpreist, den Segensgruß über sich selbst ausgesprochen. Und danach hat er alaihi wasallam erst angefangen mit seiner eigentlichen Rede, nachdem jeder schon verstanden hat, oh, der Prophet alaihi wasallam, der will jetzt anfangen, etwas zu sagen, also muss ich meine Ohren spitzen und ihm lauschen und darf nicht reden und muss ihm aufmerksam zuhören. Und auch in diesem Hadith, er hätte direkt sagen können, sei in diesem Leben wie ein Fremder, doch er hat erst einmal seine Hand auf seine Schulter gemacht, damit Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, der noch ein Jugendlicher war, sozusagen ihn erstmal anschaut und weiß, dass er ihm was sagen möchte und eben die Ohren spitzt. Sei in diesem Leben wie ein fremder Mann. Gemeint ist mit fremd jemand, der in diesem Land, wo er ist, nicht zu Hause ist. Stell dir vor, du bist nicht in deiner Heimat, sondern du bist nur, vielleicht verreist du von hier in irgendeine andere Stadt, 500, 600 Kilometer weit weg, und du reist dorthin, um einer Person etwas abzugeben und sie persönlich zu treffen, weil du musst sie dringend unter vier Augen sprechen und mit ihr etwas bereden, und wenn du fertig bist, gehst du wieder zurück. So sollst du dich verhalten in diesem Leben. Das heißt, wie eine Person, die sich in einem Ort und einem Land aufhält, in dem sie nicht bleiben wird, sondern in einem Ort ist, in dem du dich nicht auskennst. Du weißt, du kennst die Leute dort nicht. Du weißt auch nicht, wer dort wohnt und was auch immer. Sondern du bist nur dorthin gegangen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und sobald du deine Aufgabe erledigt hast, dann gehst du wieder zurück und kehrst den Rücken und gehst in deine Heimat zurück. Das ist die Art und Weise, wie eine Person sich verhalten soll, wenn sie in diesem Leben lebt. Und das ist die Sichtweise der gläubigen Menschen zu diesem Leben. Sie nisten sich nicht in diesem Leben ein, sondern sie wissen, dass sie erschaffen worden sind, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Diese erledigen sie, und wenn sie fertig sind, das heißt, wenn sie gestorben sind, kehren sie wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder sei wie jemand, der nur einen Weg überqueren möchte. Der Weg, der vor dir ist und den du überqueren möchtest, das ist das Diesseits. Und der Weg man kann auch den Weg anders gehen, man kann auch in Richtung des Weges laufen und dann wird man dort viele Dinge finden, die das Herz begehrt und so weiter und so fort. Aber man kann auch die Abkürzung nehmen und geht lieber direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, dass man wenig Zeit in diesem Leben mit diesem Leben verbringt und dann möglichst viel Zeit verbringt in diesem Leben mit Dingen, die einem helfen werden nach dem Leben, nach diesem Leben in der Dunya. Was ist die Sichtweise eines gläubigen Menschen zu diesem Leben? Beschäftigt sich also nicht mit Streitereien, weil er hat damit keine Zeit. Er hat dafür keine Zeit. Er beschäftigt sich nicht mit, was hat wer gesagt und was hat wer über ihn gesagt, weil er hat dafür keine Zeit. Er beschäftigt sich nicht mit Dingen, die ihn nichts angehen, steckt seine Nase nicht überall, weil er hat dafür keine Zeit. Er ist erschaffen worden, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Wie dein Arbeitgeber, der dir einen Auftrag gibt, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und sagt dir, in einer Stunde hast du diesen Auftrag gemacht und dann gehst du wieder zurück, kriegst du den nächsten Auftrag. Und der gläubige Mensch ebenfalls, er verschwendet seine Zeit nicht und sonst, er macht nur das, was von ihm verlangt worden ist, und das auf die beste Art und Weise. Das heißt, ein Gharib, das ist der Ausdruck, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet hat, ist ein Fremder. Einer, der nicht sesshaft geworden ist. Eine Person, die nicht dort lange sich aufhalten möchte oder vorhat, sich aufzuhalten. Also, es ist eine Person, die nicht vorhat, groß Wurzeln zu schlagen, wie man auf Deutsch sagt, sondern diese Person, sie will einfach nur das vom Dunya nehmen, was sie braucht, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Denn Allah in diesem Leben hat uns Dinge gegeben, mit denen wir, oder durch die wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können. Im Gegensatz zu einer Person, die das Gefühl hat, dass sie durch das Geld, was sie sich anhäuft, und durch das, die Häuser oder das Haus, das sie sich baut, und durch den Garten, den sie sich anlegt und so weiter und so fort, das Gefühl hat, dass sie in diesem Leben ewig bleiben wird und sie an die Nachkommenschaft denkt und so weiter und so. Im Gegensatz zu den rechtschaffenden Menschen, liebe Geschwister, die machen sich nicht so sehr Sorgen über das Geld, was sie hinterlassen, sondern machen sich mehr Sorgen über die eigenen Kinder, wie rechtschaffen sie sind. Wie berichtet wird über Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, als er im Sterben lag und man ihn fragte, was hast du für deine Kinder hinterlassen, weil sie waren noch sehr klein oder manche von ihnen waren noch sehr klein. Und dann hat er gesagt, also wenn die, also natürlich hat für sie fast nichts hinterlassen. Und der Grund war, er sagte, wenn jemand rechtschaffend von ihnen ist, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird sich schon um seine Sache kümmern. Allah wird ihn schon nicht im Stich lassen. Und wenn er nicht rechtschaffend war, dann möchte ich ihm nicht durch mein Geld, was ich hinterlasse, auch noch dabei helfen zu freveln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, liebe Geschwister, in einer Überlieferung, die ist bei At-Tirmidhi, und der At-Tirmidhi sagte, der ist Hasan Sahih, er sagte, Mali wa lid-dunya, ana fid-dunya, ma ana fid-dunya illa karakibin, istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Überlieferung, was habe ich schon mit diesem Dunya zu tun? Was habe ich schon mit diesem Leben gemeinsam? Ich bin nicht mehr als ein Reiter, der sich unter einen Baum ausgeruht hat, weil er dort Schatten findet. Und danach lässt er diesen Baum wieder zurück und geht weg. Und diese Phase des Reiters, die er unter diesem Baum verbringt, um vom Schatten zu profitieren, das ist die Phase, die man im Dunya verbringt. Mehr nicht. Weil die Phase, liebe Geschwister, die vorher war, die Phase, die Zeit, die uns sozusagen gegeben hat oder auch nicht gegeben hat, wie man es sieht, bevor wir auf dieser Erde geboren worden sind, ist viel größer und länger als die Phase, die wir gelebt haben. Und die Phase, die wir leben werden nach diesem Leben, wird ebenfalls viel länger sein als die Phase, die man in diesem Leben verbracht hat. Auch wenn es einem sehr lange vorkommt, aber wenn heute in ein paar Millionen Jahren wir zurück, und wenn dann schon die Auferstehung stattgefunden hat, und Allah weiß am besten, wann das stattfindet, aber wenn dann die Auferstehung stattgefunden hat, nach ein paar Millionen Jahren, wirst du zurückblicken und schauen diese 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, 100 Jahre, was war das im Vergleich zu der Zeit, die bereits schon vergangen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte diesen Hadith, und gleich im Anschluss kommt die Aussage von Abdullah ibn Umar, derjenige, der diesen Hadith überliefert hat. Und zwar sagte er, wenn du abends einschläfst, dann erwarte nicht den Morgen. Oder wenn es Abend wird, dann erwarte nicht den Morgen. Und wenn es Morgen wird, dann erwarte nicht den Abend. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, ist bekannt dafür, dass er peinlichst genau die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt hat. Und dass er sogar manchmal Bewegungen gemacht hat, die auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, obwohl das eigentlich gar keine Ibadah ist. Aber er wollte ihm in allen Dingen nachmachen, in allem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, also auch in Dingen, die eigentlich keine Ibadah-Elemente sind. Und sogar das über ihn überliefert wird, radiallahu ta'ala anhu, dass er an der Stelle in der Hajj sein Geschäft verrichtet hat, an der auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft verrichtet hat. Und warum? Weil er dem Propheten a.s. mit allen Sachen nachahmen möchte. Und er weiß, dass je mehr er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachahmt, desto näher wird er mit ihm zusammen sein. Das gilt natürlich nur für Leute, die schon die anderen Sachen praktizieren. Das heißt, die Pflichten praktizieren und diejenigen Ibadat machen, die Sunna sind. Und nicht, dass einer kommt und nimmt sich bestimmte Elemente und, wie sagt man, vergisst das Wichtigere zu praktizieren und lädt vielleicht noch auf sich Sünden sogar auf. Abdullah ibn Umar beweist uns in diesem Hadith auch wieder, dass er sofort das umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, indem er auch den Menschen danach weitergibt, das gleiche Prinzip. Du weißt nicht, oder dieses Leben ist kurz und deswegen erwarte nicht, wenn du abends einschläfst, dass am nächsten Tag der Morgen ist. Das heißt, wenn du abends einschläfst, geh davon aus, dass du vielleicht am nächsten Tag nicht mehr aufwachen wirst. Geh davon aus, dass das vielleicht der letzte Tag war, den du gelebt hast und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich so, wie du jetzt bist, mit deinen guten und schlechten Taten empfangen wird und dann eben mit dir abrechnen wird. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du bereit bist, mit Allah subhanahu wa ta'ala oder ihm gegenüber zu stehen, egal wann, dann bist du eine Person, die sich wirklich auf den Tod vorbereitet hat. Aber wenn du jetzt hören würdest, dass der Engel des Todes vor der Tür auf dich wartet und du kriegst sozusagen Angst und du fängst an zu sagen, ich muss doch ein bisschen brauchen, noch ein bisschen mehr Zeit und so weiter, dann weißt du, dass du noch nicht bereit bist für diesen Zeitpunkt. Aber, lieber Bruder, dieser Zeitpunkt wird eines Tages eintreffen und du bist derjenige, der entscheidet, ob du dich bereit fühlen wirst für den Tod oder eben nicht. Deswegen, der gläubige Mensch achtet darauf und er hat das Gefühl, dass er jeden Moment sterben kann. Und er weiß das auch und macht sich das bewusst und er bereitet sich dafür vor. Es wird gesagt über einen früheren Mann namens Mansur ibn Zadan, rahimahullah ta'ala, wenn man zu ihm gesagt hätte, pass auf, der Engel des Todes erwartet dort draußen vor der Tür auf dich, dann hat man über diesen Mann, diesen rechtschaffenden Mann gesagt, selbst wenn man ihm das gesagt hätte, gäbe es nichts, was er an gute Taten noch mehr hätte machen können. Das heißt, er hat schon so viel Gutes gemacht und so viel Ibadat verrichtet, dass er, was soll er noch mehr machen? Wenn er hört, der Engel des Todes ist da, sagt er, okay, dann soll er eben kommen und mich meine Seele nehmen. Aus diesem Hadith, aus der Aussage von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, und zwar die folgende, وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Das heißt, nutze deine Gesundheit vor der Krankheit. Daraus lernen wir, liebe Geschwister, dass man gute Taten niemals hinausschieben soll. Sobald man die Möglichkeit hat, eine gute Tat zu begehen, begeht man sie und wartet nicht darauf. Und man kommt sogar anderen Menschen, dass man eilt ihnen voraus. Man wartet nicht auf eine andere Person, dass sie mitmacht. Sondern man sieht eine gute Tat und macht einfach. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, dass man zu denjenigen Menschen gehört, die wetteifern in guten Taten. Derjenige, der wetteifert, der wartet nicht, bis der kommt und der kommt und der kommt und der kommt und dann macht irgendwas zusammen oder so. Nein, der gute Mensch, der macht einfach und ist den anderen voraus. Und das Tolle ist an der Person, die den anderen vorausgeht, sie zieht die anderen mit sich. Das ist nämlich, die Geschwister, ein großer Vorteil von einer Person, die anderen ein Vorbild ist. Weil die zieht die anderen Menschen mit sich. Ja? Das kennt man, dieses Prinzip, beim Sport auch, wenn eine Person zum Beispiel nicht so, wenn du nicht so schnell bist im Rennen, dann willst du eine Person haben, die mit dir zusammenrennt, die schneller ist als du. Also wenn es zum Beispiel um Noten geht in der Schule. Ja. Es macht keinen Sinn, dass du sagst, ich möchte meine Zeit messen lassen, während ich renne, mit einer Person, die langsamer ist. Nein, du nimmst eine Person, die schneller ist als du, weil dann wird sie dich mitziehen, sagt man. Und das Gleiche gilt beim Schwimmen. Und das Gleiche gilt sogar beim Singen. Sogar beim Singen, die Sänger, die nicht so gut singen können, die nehmen sich Leute, die besser singen können, damit ihre Stimme sozusagen dadurch angeglichen und dadurch verbessert wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man in seinem Freundeskreis gläubige Geschwister hat, die einem vorausgehen. Und dass man sich wirklich Leute aussucht, die besser sind als man selbst. Die bessere Charaktereigenschaften haben als man selbst, die besser in der Ibadah sind als man selbst, die mehr Wissen haben als man selbst, dann wird man nach und nach von denen profitieren. Wie eine Person, die Parfüm verkauft, entweder du riechst ab und zu mal, den guten Geruch riechst du immer, weil du immer mit den Personen zusammen bist, aber manchmal auch der Mann in der Parfümerie schenkt dir ab und zu mal ein Werbegeschenk oder was auch immer, dann hast du auch was davon. Und ebenfalls ist es mit den gläubigen, guten Geschwistern, mit denen man immer zusammen ist. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist, den wir jetzt gelernt haben, und zwar, dass man in diesem Dunya so sein soll wie ein Fremder. sich fühlen soll wie ein Fremder, der sich nicht auskennt, hat keine Ahnung, was ist das Gerät und die Technik und weiß nicht was. Weil je mehr er weiß, desto natürlich mehr vertieft er sich in diese Angelegenheiten rein und desto mehr Zeit verbringt er. Also in anderen Worten, wenn du nicht wüsstest, dass es ein bestimmtes Computerspiel gibt, dann würdest du das Spiel nicht spielen. Ja? Aber je mehr du natürlich fragst, was es gibt und was man machen kann, welche Spiele es gibt, desto eher wirst du natürlich deine Zeit damit verbringen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Ja? Also manche Menschen zum Beispiel, sie machen sowas wie, sie gehen in die Stadt, um zu gucken, was es dort gibt an Ware, an, wie nennt man das, Schaufenster, das ist Einkauf oder was, oder? Shoppen. Warum macht man das? Man guckt, um was zu sehen, was es gibt. Aber das ist ja klar, wenn ich weiß, was es gibt, dann will ich es auch haben. Aber wenn ich nicht weiß, was es nicht gibt, was es gibt, dann will ich das auch gar nicht haben. Und das ist die Geschwister, das ist die Sache. Je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto eher wird man damit natürlich seine Zeit verbringen. Dieser Hadith, den wir jetzt gerade eben gelernt haben, ist kein Widerspruch zum folgenden, den man vielleicht manchmal lesen wird. Und zwar hat At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, überliefert und er sagte, der Hadith ist Hassan, ebenfalls Al-Albani sagt auch, der Hadith ist Hassan. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna allaha yuhibbu an yara, au an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Das heißt, oder an yara, schon, an yara athara ni'matihi ala abdihi. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, die Spuren seiner Gnade oder die Spuren seiner Gunsterweisungen an seinen Dienern zu sehen. Allah liebt es, die Spuren seiner Gunsterweisung an seinen Diener zu sehen. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem etwas gegeben hat, dann mag Allah auch sehen, dass man das an ihm erkennen kann. Man könnte daraus verstehen, dass eine Person, also wenn sie viel Geld hat, dann soll sie sich auch ruhig teure Kleidung kaufen und teure Autos kaufen. Nee, das sagen wir, hat mit dem einen und anderen nichts zu tun. Das ist ein falsches Verständnis. Sondern um diese beiden Hadithe in Einklang zu bringen, denn eine Person, die immer teure Sachen kauft und immer im Luxus lebt und so, das ist keine Person, die lebt wie ein Fremder. Ja. Sondern das ist eher eine Person, die lebt wie jemand, der lange vorhat, in diesem Leben zu leben. Und das, aber was gemeint ist mit diesem Hadith, Wallahu tabaraka ta'ala a'lam, ist eine Person, liebe Geschwister, die zum Beispiel, nehmen wir zwei Beispiele, weil ich die jetzt weiß, entweder reich oder hat viel Wissen. Zweifellos ist Reichtum ein Geschenk Allahs, wenn man es natürlich richtig verwendet. Kann auch schlecht für den Menschen sein. Reichtum hat schon viele Menschen auf dem Weg abgebracht. Aber Reichtum, wenn man reich ist, wie kann man zeigen, oder was ist der Sinn davon, dass man zeigt, dass man Reichtum hat? Der Sinn davon ist, dass die armen Menschen wissen, wo sie betteln können. Das heißt, wenn ein reicher Mensch preisgibt, dass er Geld hat, auf welche Art und Weise auch immer, die Allah erlaubt hat, dann ist das gut, damit die Menschen wissen, aha, wenn es einen Notfall gibt, kann man sozusagen da vom Bruder etwas verlangen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist Wissen. Wenn jemand Wissen hat, dann nutzt es den anderen Menschen nicht viel, wenn er das für sich alleine behält, in seinem stillen Kämmerlein. Sondern es ist sinnvoller, wenn jemand etwas gelernt hat und es auch den Menschen weitergeben kann, dass er es den Menschen weitergibt. Also wenn du gelernt hast, richtig Koran zu lesen, dann behalt das nicht nur für dich, sondern gib das so anderen Menschen weiter. Das sind zwei Beispiele, um diesen Hadith richtig zu verstehen. Wahrlich, Allah liebt es, die Spuren seiner Gunsterweisung an seinem Diener zu sehen. Dieser Hadith, liebe Geschwister, den wir jetzt, der eigentliche Hadith von Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, dass man in diesem Leben wie ein Fremder sein soll oder jemand, der einen Weg nur überbrücken will, dieser Hadith ist ein Beweis oder ein Argument für die Menschen, die asketisch leben. Das heißt, ich meine nicht damit, dass Mönchtum, das ist auch eine Form von Askese, aber eine übertriebene Form der Askese, die der Islam nicht duldet. Sondern ich meine damit eine Person, die zum Beispiel sagt, ich möchte nicht die und die Kleidung tragen, diese teure Kleidung tragen, und ich möchte auch nicht diese teuren Autos fahren und ich möchte auch nicht dieses teure Essen zu mir nehmen, sondern ich möchte lieber günstigere Sachen nehmen. Nicht aus Geiz, sondern eben aus asketischen Gründen. Das heißt, damit er nicht sein Herz nicht zu sehr wie sagt man, erfüllt wird mit Liebe zu diesen Sachen, die es in der Dunya gibt. Weil es gibt so viele Essenssorten und wenn du nur Brot und Wasser kennst, dann wirst du auch nur nach Brot und Wasser verlangen. Aber sobald du eine zweite Speise kennst, dann möchtest du auch, dass es Abwechslung gibt in deiner Ernährung. Ja? Und wenn du drei Speisen gibst und vier Speisen und so weiter und so fort, es gibt mehr Speisen, als du in deinem Leben kennenlernen wirst. Und obwohl, das brauchst du alles gar nicht. Es reicht, das zu essen, was die Menschen früher gegessen haben, gerade die Araber früher in Makka, hauptsächlich Wasser und Datteln. Und es hat auch zum Überleben gereicht und die Menschen sind nicht gestorben, vielmehr haben sie lang genug gelebt und mehr erreicht sogar, als viele Menschen heutzutage erreichen. Und das ist der, liebe Geschwister, der erste Hadith, den wir heute uns anschauen wollen. Jetzt gehen wir inshallah zu einem zweiten Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, er berichtet. Und er ist ein Sahabi und auch sein Sohn Amr ibn al-As ist ein Sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Das heißt, niemand von euch glaubt, bis seine Neigung nicht dem folgt, womit ich entsandt worden bin. Keiner von euch glaubt wirklich, oder keiner von euch ist gläubig, bis er seine Neigung, das heißt seine persönlichen Wünsche, sein Herz, sein Begehren, nicht dem folgt, womit ich entsandt worden bin. Sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi, rahimahullahu tabaraka ta'ala, er sagte, dieser Hadith ist überliefert mit einem Sanad, das sahih ist. Allerdings widersprechen ihm da einige Gelehrte, wie Ibn Asakir und Al-Hafid Ibn Hajar, der Imam der Hadith-Gelehrten, und auch in heutiger Zeit Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, sie alle sagen, der Hadith ist da'if. Wegen einer Person und auch andere, wegen einer Person namens Mu'aym Ibn Hammad im Isnad. Und deswegen ist der Hadith offensichtlich kein authentischer auf den Hadith, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführender Hadith. Wir müssen zwei Sachen voneinander unterscheiden. Erstens, sagen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand von euch ist gläubig, bis seine Neigung nicht dem folgt, womit ich entsandt worden bin? Die Antwort lautet nein. Weil wenn der Hadith nicht stimmt, das heißt, es nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, dürfen wir das nicht sagen. Aber, zweite Frage ist, ist der Inhalt des Hadithes in Ordnung und korrekt? Die Antwort lautet selbstverständlich ja. Es gibt nämlich mehrere Textbeweise aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die alle darauf hinweisen, dass das Herz des Gläubigen schlägt für das, was Allah subhanahu wa ta'ala mag. Und das Herz des Gläubigen rast und regt sich genauso auf wie der Mensch, wenn Allah subhanahu wa ta'alas Schranken überschritten werden. Und deswegen heißt es, deswegen, barakallahu fikum, nicht wenn ein Hadith da'if ist, heißt es, dass der Inhalt nicht in Ordnung ist. Aber es bedeutet, dass wir nicht sagen dürfen, der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt viele weise Sprüche, viele Aussagen von Menschen, es gibt viele weise Aussagen, die in Ordnung sind und korrekt sind, aber trotzdem darf man nicht jede weisen Spruch dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sozusagen zuschreiben oder in die Schuhe schieben. Zum Beispiel gibt es auch im Deutschen weise Sprüche, die jetzt zufälligerweise vielleicht eine Übereinstimmung haben mit dem Hadith, aber hier zum Beispiel, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und dieser Ausspruch, nur weil er weise ist, darf ich nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Aber in diesem Fall gibt es natürlich auch wieder einen entsprechenden Hadith. Weil alle Weisheit, die wir haben, Alhamdulillah, also die Weisheit, die uns überliefert worden ist, im Koran und in der Sunna, ist vollkommen ausreichend. Und Allah sagt sogar, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran von der Hikma gesprochen. Und die Hikma ist Wort auf Deutsch Weisheit. Und manche Gelehrte sagen, damit ist ja gerade die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Was bedeutet es zu sagen, Niemand von euch ist gläubig, bis er oder bis seine Neigung nicht dem folgt, womit ich entsandt worden mit dem ich gekommen bin. Das heißt, mit was ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen? Mit dem Islam, mit dem Koran, mit seiner Sunna, mit seiner Rechtleitung. Gläubig ist man, wenn man das liebt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, getan hat, gemacht hat. Wenn eine Person das verabscheut, weil er billah, das ist kein Muslim. Also wenn jemand prinzipiell verabscheut, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat oder gemacht hat oder getan hat, oder die Sunna verabscheut oder den Koran verabscheut, weil ja, billah, das ist ein Widerspruch zum Iman. Aber in manchen Fällen ist es so, dass wenn du den Gläubigen fragst, magst du das, was der Allah hier sagt im Koran? Er wird dir sagen, ja, natürlich ja. Aber das einzige, sein Problem ist, dass die Liebe zu einer bestimmten Sünde oder die Liebe zu diesseits manchmal stärker ist als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Fall hat er natürlich eine Sünde begangen und das bedeutet, dass sein Iman nicht vollkommen ist. Und deswegen sagen die Gelehrten, gemeint ist mit diesem Hadith, kein Mensch ist vollkommen gläubig, ja, bis seine Neigung nicht dem folgt, womit ich geschickt worden bin. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Al-Quran Al-Karim an anderer Stelle klar gemacht, dass die Neigung dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, übereinstimmen muss. Allah sagte, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Folge nicht der Neigung. Neigung, noch einmal, was bedeutet Neigung? Neigung bedeutet das, was deine eigene Seele, dein eigener Nafs sagt. Also deine eigene Seele möchte eigentlich nicht, dass du morgens aufstehst, wenn du müde bist. Sondern sie sagt zu dir, schlaf lieber weiter. Dein Verstand sagt, nein, du musst aufstehen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dir gesagt, dass du beten musst zu der und der Zeit. Dein eigener Nafs, ihm ist völlig egal, ob du deinen Magen füllst mit Halal oder mit Haram. Hauptsache, er ist gesättigt. Aber dein Verstand und dein Iman sagen zu dir, nein, ich mache das nur mit Halal, weil wenn ich das mit Haram mache, bin ich zwar auf kurze Zeit gesättigt, aber ich werde im Jenseits dann lange hungern. Und so weiter und so fort. Allah sagte, und folge nicht der Neigung, denn dann wird sie dich vom Wege Allahs abbringen. Folge nicht der Neigung, denn dann wird sie dich vom Wege Allahs abbringen. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Das heißt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, das heißt, jemand, und was denjenigen angeht, der den Stand seines Herrn fürchtet, dass er fürchtet, sich eines Tages vor seinem Herrn zu stehen, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, und er verbietet seiner eigenen Seele das Befolgen der Neigung, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, so wird das Paradies sein Aufenthaltsort sein. Das ist ein Beweis, dass man der eigenen Neigung nicht folgen darf, wenn sie mit dem nicht übereinstimmt, was Allah subhanahu wa ta'ala eben gesagt hat. Ebenso, liebe Geschwister, was auch diesen Hadith stärkt, dass der gläubige Mensch, der vollkommen gläubige Mensch, er liebt es, das, was Allah sagt, auch wenn seine eigene Nafs ihm eigentlich sagt, mach etwas anderes. Und zwar gibt es eine Aya in Al-Quran Al-Karim, die lautet folgendermaßen. Aber bevor ich die Aya vorlese, möchte ich euch erstmal sagen, worum es in dieser Aya überhaupt geht. Und zwar geht es, liebe Geschwister, um eine Überlieferung, eine Sahih-Überlieferung. Gibt es einen Streitfall, gab es zwischen Ibn al-Zubayr und einem Mann von den Ansar. Also zwei Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und zwar war es so, dass der Garten des einen höher angelegen war als der andere. Der Garten von Ibn al-Zubayr, radiallahu ta'ala anhu, war anscheinend an einem Abhang, war höher gelegen als der andere. Und wenn es dann geregnet hat, hat man das Wasser natürlich irgendwie gesammelt in einem Becken oder wie auch immer und hat dann seinen eigenen Garten damit gegossen. Und das Problem war jetzt zwischen Ibn al-Zubayr und dem Ansari, dass wenn der Ibn al-Zubayr sein Wasser das Regenwasser zu sich leitet in seinen Garten, kann es sein, dass das Wasser dann nicht mehr ausreicht für den danach, für den, der darunter ist. Je nachdem, wie viel es eben gegossen, geregnet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann entschieden, dass logischerweise, weil Ibn Zubayr über dem anderen ist, also höher am Abhang ist als der andere, dass erstmal Ibn Zubayr das Wasser benutzt und danach, wenn sein Garten das Wasser bis zu den Wurzeln gefüllt ist, sozusagen bis also der Boden durchnässt ist und die Bäume genug Wasser bekommen haben, wie viel sie eigentlich brauchen, dann soll er das Wasser weiterleiten und seinem Nachbarn weitergeben. Der Ansari hat dann eine Sache gemacht, hat dann einen schweren Fehler begangen. Und zwar hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprochen. Er hat ihm widersprochen, sein Pech im Vergleich zu uns war, dass er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war und es ihm direkt gesagt hat. Unser einer heutzutage, er sagt es dem Propheten nicht direkt, sallallahu alaihi wasallam, sondern er zeigt es Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Haltung. Oder er sagt es dem Gelehrten direkt ins Gesicht, nein, ich möchte eigentlich nicht machen, was du mir gesagt hast. Und deswegen, beides, das eine ist nicht besser als das andere, sondern im Gegenteil, der Sahabi hatte die Möglichkeit, sich korrigieren zu lassen und er wurde sozusagen sofort gescholten vom Propheten a.s.w. durch eine Ayah, die Allah im Koran herabgesandt hat. Und das ist, daraus lernen wir, liebe Geschwister, gerade für Geschwister, die Wissen haben, manche Geschwister, sie haben, mashallah, Wissen, aber sie sozusagen, sie trauen sich nicht, sozusagen zu unterrichten. Das gibt es auch, ja. Also nicht jeder, der was weiß, will unbedingt was den Leuten erzählen. Es gibt auch Menschen, die wissen viel mehr, als wir wissen, aber sie trauen sich nicht, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen oder was auch immer. Aber manche Gelehrte, als ihnen das passiert ist, dass ihre eigenen Schüler dann nicht das gemacht haben, was sie verlangt haben, und sie immer gesagt haben, ja, ich bin noch nicht so weit und ich kann das nicht und so, dann haben sie zu ihren Schülern gesagt, guck mal, ist doch besser, dass du jetzt, während ich noch am Leben bin, unterrichtest und Sachen sagst, auch wenn sie falsch sind, weil ich bin ja bei dir und wenn du was Falsches sagst, dann kann ich dich korrigieren. Ja? Aber wenn ich gestorben bin und fängst dann an, plötzlich den großen Gelehrten zu spielen, weil jetzt keiner mehr sozusagen dir sozusagen unter die Finger schaut, dann natürlich hast du ein Problem, weil wenn du was Falsches sagst, dann die anderen Menschen, die sind nicht mehr so barmherzig wie ich. Die anderen Menschen, die sind dann, die machen dann entweder loben sie dich übertrieben, ja, oder sie machen dich fertig. Wenn du irgendwas Falsches gesagt hast und ein paar Fehler gemacht hast, dann bist du gleich abgestempelt, ja. Und deswegen ist es besser, in der Anwesenheit deines Lehrers die Möglichkeit hat, das zu machen, als dass man das dann später macht und es dann nicht mehr möglich ist. Auf jeden Fall, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Urteil gesprochen hat, hat der Ansari einen schweren Fehler begangen. Der hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprochen und er hat zu ihm gesagt, hast du das etwa so geurteilt, nur weil er dein Cousin ist? Hast du das etwa geurteilt, nur weil er nicht Cousin ist? Er ist doch Sohn deiner Tante, hat er gesagt. Nur weil er der Sohn deiner Tante ist, hast du das gesagt? Und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Derjenige, der sehr weit entfernt ist davor, ein Urteil zu fällen zugunsten einer Person, nur weil sie mit einem verwandt ist. Und warum habe ich gesagt, dass wir aus dieser Geschichte, oder warum können wir aus dieser Geschichte sehr viel lernen? Weil der Vorteil, wenn ein Sahabi einen Fehler gemacht hat, liebe Geschwister, ist, dass er wurde korrigiert. Und wir lernen davon. Und deswegen brauchen wir uns manchmal nicht wundern, weil wir, Alhamdulillah, nachdem dieses Ereignis passiert ist und andere Sachen, deswegen haben unsere Gelehrten uns beigebracht, man darf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht widersprechen, man darf ihm nicht vorwerfen, dass er das gemacht hat, es gehört zu ihm und so weiter und so fort. Deswegen sind das für uns Selbstverständlichkeiten geworden, dass wir so etwas nicht machen. Warum? Weil Menschen vor uns gelebt haben, solche Fehler gemacht haben und deswegen leben wir oder lernen wir davon und machen diese Fehler nicht mehr. Der Allah subhanahu wa ta'ala hat dann folgende Ayah in Surat al-Nisa, Vers 65 herabgesandt, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast und sich in voller Ergebung fügen. Noch einmal, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei sich selbst und Allah subhanahu wa ta'ala darf bei sich selbst schwören und bei allen Geschöpfen schwören. Wir Menschen, wenn wir schwören, wir dürfen auf keinen Fall bei jemandem anderes schwören, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer schwört, der soll bei Allah schwören oder ruhig sein. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, wer bei jemandem anderes schwört, außer bei Allah, der hat Allah zu einem Teilhaber gemacht. Das heißt, er hat Schirk begangen. Das ist also eine Sache, bei der man nur bei Allah subhanahu wa ta'ala darf man schwören, nicht bei irgendeinem Geschöpf. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der das entschieden hat und er darf machen, was er will. Und Allah wird nicht gefragt nach dem, was er macht. Und deswegen schwört er bei sich selbst und er schwört auch bei seinen Geschöpfen, wie es im Koran an zahlreichen Stellen vorhanden ist. Allah sagte, aber nein, bei deinem Herrn, bei auf Arabisch, ist wie auf Arabisch wa. Wa auf Arabisch kann bedeuten unter anderem und, kann aber auch bedeuten bei. Das heißt, ich schwöre bei deinem Herrn. Sie glauben nicht, ehe sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, klipp und klar, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen dir und einem Bruder, und dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala richten lassen. Dann darfst du nicht sagen, ich möchte die Meinung von jemand anderes haben, außer von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten. Und das, wie macht man das in heutiger Zeit? Indem man zu einem Gelehrten geht und der richtet dann einen zwischen einem und er sagt dann, das ist richtig oder das ist falsch. Und man muss vorher die Absicht fassen und sagen, das, was der Gelehrte sagt, das werde ich akzeptieren, auch wenn er urteilt, dass ich sozusagen Schulden habe, auch wenn er urteilt, dass ich den Fehler gemacht habe, vollkommen egal. Was der Gelehrte sagt, das gilt. Und ich werde mich dem nicht widersetzen. Denn hier in diesem Hadith, in dieser Aya, liebe Geschwister, gibt es drei Dinge, die erwähnt sind. Erstens, man muss Allah und seinen Gesandten, das heißt den Koran, die Sunna, zum Richter ernennen. Und das ist der erste Punkt. Das ist der Islam, wie die Gelehrten, manche Gelehrten gesagt haben, diese Aya, das ist, wenn man das nicht macht, wäre man kein Muslim. Ja. Weil wenn man nicht akzeptiert, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und man das verwirft, das ist also widerspricht dem Islam. Und die zweite Sache ist, hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat, zum Beispiel du bist ein Mann und der Richter, der im Namen des Islam urteilt, hat gesagt, du bekommst vom Erbe nichts. Dann bist du damit einverstanden. Erstens, du bist zu einem Muslim gegangen, dass er urteilt, wie das Erbe verteilt wird. Zweitens, du bist einverstanden mit dem, was er gesagt hat. Du widersetzt dich dem nicht. Das ist der Iman. Ja? Und drittens, liebe Geschwister, dann sagt er, und sich in voller Ergebung fügen. Das heißt, du bist vollkommen zufrieden damit. Das ist der Ihsan. Und das ist eine ganz hohe Stufe. Die ersten zwei kann man relativ einfach machen. Du kannst einfach zu jemandem gehen, dass er für dich entscheidet. Du kannst auch das ist üben, nicht zu sprechen, nicht zu widersprechen. Und das zu akzeptieren, wie es ist, kannst du auch deinen Zorn bändigen. Aber die dritte Stufe, liebe Geschwister, ist eine Stufe, die nur diejenigen Menschen erreichen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Weil das ist eine Sache des Herzens. Vollkommen damit zufrieden zu sein, was der Richter beurteilt hat. Auch wenn man nicht damit einverstanden ist, das ist eine sehr schwere Angelegenheit des Herzens. Und das kann nur jemand machen, der einen starken Iman hat. Und in dieser Aya wird völlig klar, wenn Allah etwas entschieden hat, darf kein Mensch Widerspruch einlegen und kein Mensch hat das Recht, auch nur ein Geräusch von sich zu geben und irgendwie zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Allah hat entschieden und Allahs Anordnung muss ausgeführt werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in einem anderen Hadith gesagt, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Das heißt, niemand von euch ist gläubig, bis ich ihm lieber bin als er selbst, seine Eltern, seine Kinder und alle anderen Menschen. Bis ich ihm lieber bin als seine Eltern, seine Kinder und alle anderen Menschen. Und Alhamdulillah hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier wieder einen Maßstab gegeben. Was heißt Maßstab? Einen Maßstab, liebe Geschwister, nimmst du, damit du eine Strecke misst, wie lang sie ist. 10 cm, 11 cm und so weiter. Und dieser Maßstab ist auch ein Maßstab. Der Hadith ist auch ein Maßstab. Du kannst damit messen, wie stark dein Iman ist. 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo. Und je mehr du nach diesem Hadith urteilst und handelst, desto mehr Iman hast du. Was bedeutet es, den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr zu lieben als die eigenen Eltern, als die eigenen Kinder, als alle anderen Menschen? Das ist ein Vortrag für sich. Aber das bedeutet, liebe Geschwister, in anderen Worten ausgedrückt, dass man niemals zugunsten der Eltern oder Kinder oder irgendeines Menschen ein Gebot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist missachtet. Niemals. Also nur wegen der Person mache ich trotzdem Haram? Nee. Wenn du so weit bist, dass du niemals wegen einer Person irgendwas Haram machst, dann weißt du, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr liebst als jeden anderen. Wenn du ab und zu mal was machst, was deine Eltern sagen und deine Kinder sagen, obwohl es Haram ist, dann weißt du, dass deine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vollkommen ist. Auch wenn du es behauptest, auch wenn du schwörst, auch wenn du sagst, du liebst ihn, auch wenn du, wer ist es, Allahumma salli ala Muhammad tagtäglich 1000 Mal sagst, auch wenn du, wer ist es, dich kleidest wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn du dich, redest wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das alles, liebe Geschwister, wer ist es, nutzt nichts, weil der Maßstab, den er uns gegeben hat, ist dieser, wie auch in anderen Hadithen. Und der Grund, warum wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr lieben als jeden anderen auch, ist offensichtlich: durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam hat uns Allah subhanahu wa ta'ala vom Höllenfeuer befreit, oder wir bitten Allah, dass er uns durch ihn vom Höllenfeuer befreit. Was heißt das? Dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns den Islam gebracht hat und uns den richtigen Weg gezeigt hat und uns auch vorgelebt hat, den richtigen Weg, brauchen wir ihm nur nachmachen, dann sind wir dadurch vom Höllenfeuer befreit. Und deine Eltern können das nicht, deine Kinder können das nicht, die Menschen können das nicht, alle können das nur, indem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam befreien. Wir machen hier an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Aufmerksamkeit belohnen. Und machen wir schon nach 5 Minuten dann das hier weiter. Barakallahu.